Das Damespiel von Raul Wolfgang Schnell. Die Regie hat Friedhelm Ortmann. Sie sind am Zug, Cornelia. Ach, mit den weißen Steinen habe ich kein Glück heute, das sehe ich schon. Was macht unser Kaminfeuer? Saukalt. Trinken Sie doch. Ich trinke doch schon die ganze Zeit. Eins, zwei, drei, Dame. Ich habe eine Dame. Sie hatten eine Madame. Oh. Aber ich bekomme jetzt die zweite, sehen Sie? Die Weißen, sag ich ja. Hopp, hopp, hopp. Das hat keinen Sinn mehr. Dieses Nebelwetter enerviert einen vollständig. Ich dachte schon, Sie kämen gar nicht heute. Kaum 400 Meter Sicht heute Morgen. Sind Sie etwa geflogen? Die Dame hatte es sich ins Köpfchen gesetzt. 43. Flugstunde und noch kein Schein in Sicht. Ist sie wenigstens nett? Diese Typen, wissen Sie, in der Saison fällt's nicht auf, da gibt's auch andere. Aber jetzt der blanke Ehrgeiz, unausstehlich, schlägt alles nieder. Sie drücken sich präzise aus. Ich könnte keinen Spaß daran finden, bei dem Wetter zu fliegen. Ich kann überhaupt nichts mehr dabei finden. Eine Sache der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass man eines Tages auf den Pinsel fällt. Und die Sicherheit? Es muss ja nicht immer an den Motoren hängen oder am verklemmten Leitwerk. Und warum fliegen Sie? Warum? Auch die Wahrscheinlichkeitsrechnung hat ihren Reiz. Ich weiß nicht. Ich finde das zu kompliziert für einen Fluglehrer. Hören Sie lieber nicht hin. Trinken Sie doch. Danke. Wenn man so schnattert wie Sie, kann man sich doch nicht konzentrieren. Können Sie dem Hasenöhrchen nicht beibringen, dass die Wärme und das schöne Wetter im Süden eine Erfindung der Fremden ist? Hat er noch immer nichts von sich hören lassen? Ein Brief aus Düsseldorf. Sehnsucht, weil der Frühling kommt und so. Natürlich viel Arbeit. Vielleicht lässt ihn die Familie auch nicht weg. Und ich sitze hier und zittere mich durch den Winter. Il pleut sur la vie comme il pleut dans mon cœur. Ah, Shakespeare. Rambo. Was suchen Sie denn da? Ach, ich wusste es doch. Nichts mehr. Oder haben Sie es versteckt? Wir haben doch noch. Ist das Bild neu? Es hängt nur anders. Was ist es? Ein Sessel? Hahn im Wasser. Ja, könnte auch der Präsident von Ghana sein. Natürlich. Aber die meisten Witze über abstrakte Bilder sind schon gemacht. Die können Sie sich sparen. Außerdem male ich zu meinem Vergnügen. Ich versuch's noch mal mit dem Feuer. Heilige Jungfrau, sag, wo sind Sie bloß? Herr, wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Dichten Sie jetzt auf? Manchmal denke ich, Sie nehmen mich auf den Arm. Oh. Ich lese wenig. Sie trinken lieber. Sie sind dran. Mit den Schwarzen geht's jetzt besser, wetten? Warum lachen Sie? Über das Damespiel. Verstehe ich nicht. Dame. Sie spielen Dame mit mir. Ach so. Finden Sie das komisch? Nein. Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Das gefällt mir. Ich glaube, mir würde eine ganze Menge gefallen, wenn ich's wüsste. Aber man weiß immer nur das, was einem gemäß ist. Man trifft immer nur die, an die man denken muss. Die Gemäßen. Ist das Ihre Philosophie? Die anderen sieht man nicht. Die Gemäßen. Es klingt so entmutigend, die Gemäßen. Wenn Sie nicht aufpassen, verlieren Sie wieder. Dann ist das Hasenöhrchen mir gemäß, wollten Sie sagen? Mhm. Oder kann man erreichen, dass einem auch andere gemäß sind? Man kann doch lernen, oder? Ich male zum Beispiel. Aber ich tue es, damit ich etwas habe, auf das ich mich konzentrieren kann. Ja. Ich bin gar nicht so gescheitert, wie Sie denken. Wollten Sie das sagen? Jawohl, Madame. Warum sind Sie eigentlich das letzte Mal so rasch verschwunden? Es war noch Zeit. Wofür? Die Getränke waren alle. Gibt's denn gar nichts Neues? Hm? Die CS3 geht morgen in die Inspektion. Hm, das ist doch schon was. Tote Saison. Ja. Man wartet und weiß nicht, worauf man wartet. Es geschieht so wenig. Übrigens, wären Sie mir dann auch gemäß? Ich? Oder nicht? Ha, was, das verwechseln Sie. Sie wollen doch nach oben, sagen Sie. Selbst wenn Sie wüssten, wo das ist. Ein Pilot ist da zu wenig. Sie sind ein schwieriger Mensch. Ich verstehe nicht, warum ein Mensch seine Freundin hier allein lässt. 3 Monate. Oder? Ist es schon länger? In einem solchen Kasten. Nicht einmal Ölheizung. Nur Marmor. Und Stuck. Leicht beschädigt. Und ein versoffener Pilot. Nun verlieben Sie sich bloß nicht in Ihre Rolle. Aber wie ich einen Schreck kriegt, als ich das Haus hier sah. Ich dachte zuerst, ich bin in einem Museum. Und Hasenöhrchen vor dem Kamin, meditierend. Renaissance, Barock, Empire, mir kam schon aus den Ohren raus. Und noch ein Tischchen aus dem 17. und ein Schrank mit Löwenfüßchen. Die kleinen Kupferdinger auf der Treppe, diese Gefäße, die von Stufe zu Stufe immer kleiner werden. Ich dachte, wer soll das alles putzen? Ich vertrage nicht viel. Aber es wärmt. Sie wollen mich wohl betrunken machen. Quatsch. Ich bin ganz lustig, wenn ich einen Sitzen habe. Ich suche nur jemanden, der mit mir trinkt, das ist alles. Sie trinken ziemlich viel. Es ist auch ziemlich viel, an was ich nicht denken möchte. Ich möchte nicht mit Ihnen fliegen. Sie haben so sichere Hände, so beruhigende Hände, haben Sie mal gesagt. Habe ich das? Ja. Scheußlich. Sagen alle. Auch wenn das Höhenruder klemmt oder der Öldruck wegsackt. Und später, hallo, bye-bye, ciao, see you later, war sehr hübsch mit Ihnen. Die Männer immer irgendjemanden brauchen, der ihnen zuhört, wenn sie ihre Seele laut werden lassen. Frauen brauchen immer jemanden, der mit ihnen schläft. Das ist nicht wahr, mein Herr. Frauen brauchen Liebe. Hasenöhrchenliebe. Na, wenn schon. Ich verdanke ihm eine ganze Menge. Das ist wahr. 40 Jahre Unterschied verdanken Sie ihm. Oder sind es nur 35? Aber die holen Sie ja spielend auf. Hoffentlich hat er Sie gut versorgt, wenn es soweit ist. Man kann sich eben nur entscheiden für Manieren oder Geld. Oder für einen versoffenen Miesepeter wie mich. Warum schlafen wir eigentlich nicht miteinander? Sie drücken sich sehr präzise aus. Warum? Tja, warum eigentlich nicht? Eins, zwei, drei. Dame, geben Sie auf. Ich habe jetzt 2 Damen. Bitte? Bitte. Der Stoff ist gleich alle. Ich mag nicht mehr. Die einzige Möglichkeit, die tote Saison hinter sich zu bringen. Die Kälte, die Langeweile, die Miesepetrigkeit und überhaupt. Auf unser bisschen Zukunft, Madame. Werden Sie nur nicht zynisch, das mag ich nicht. Für sein Leben ist jeder selber verantwortlich, ich auch. Ich wurde in einem stinkfeinen Pensionat erzogen, unter lauter stinkfeinen höheren Töchtern. Und Ihr Vater hatte ein stinkfeines Schloss, wie? Schlimmer. Feinkost. Oh. Zappesleben Paderborn. Nein. Habe ich Ihnen erzählt, dass mein ganzer Traum einmal war, Tänzerin zu werden? Mhm. Herzknacks. Aus der Traum. Schade, dass Sie mich nicht erlebt haben. Cornelia Zappel. Schade. Papa war ein Sehnsuchtstyp. Ein armer Hund im Grunde. Außerdem Soffer, wie Sie. Eines Tages fing er an, mich komisch anzusehen. Sie verstehen, wie man eine Frau ansieht. Wieder ein paar Tage später habe ich auf einen Knopf gedrückt unter einem Schild. Nervenarzt, Beratung, Analyse, Therapie. Hasenöhrchen. Ende der Memoiren. Ach, ich rede zu viel. Aber das Tanzen wird man nicht los. Darum tanze ich heute noch manchmal, wenn ich allein bin. Ganz für mich, ganz nackt. Nur zu, keine Hemmung. Ach, Sie kapieren nichts. Oder Sie sind ein ganz raffinierter Hund, ein ausgekochter. Sie wissen ganz genau, wie Sie ankommen. Hä? Doch, das wissen Sie. Wenn ich Sie so ansehe, meine professionelle Freundin, in ein paar Jahren sind Sie, ja, was sind Sie da? Eine Eisblume sind Sie da. Ein winziges Händchen taut Sie ab, ein Lappen wischt Sie auf, wenn Sie Glück haben. Eine modrige Pfütze sind Sie, so leer wie ein nachtlokaler Morgen. Sie hätten Pfarrer werden sollen. Oder werden Sie immer moralisch, wenn Sie einen sitzen haben? Ich bin noch jung. Verstehen Sie? Es ist doch was, oder nicht? Sehen Sie nicht, wie jung ich bin? Verdammt, ja. Ich staune. Und das alles gehört Hasenöhrchen. Zu beneiden, der Mann. Herrgott, sind Sie blöd. Bleiben Sie in Form, Madame. Ihr Madame ist Ihr Navion. Sagten Sie schon mal. Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Ja. Er kommt. Wann? Morgen. Schade. Ja, man gewöhnt sich. Der letzte Abend. Ja. Weißt du, was an ihm so komisch ist? Wenn ich es mir vorstelle, finde ich es sicher halb so komisch wie du. Er muss eine schreckliche Frau haben. So einen Amüsierbesen, Partygans, sonst verstehe ich es jedenfalls nicht. Ich muss immer stricken. Was? Ja. Er hat es gern, wenn ich vor ihm sitze und stricke. Irgendetwas, einen Pulli oder einen Kaffeewärmer. Er sieht mich an, lächelt. Ja, und dann merke ich, wie es in ihm denkt. Komisch, nicht? Ich finde es immer komischer. Ich wusste ja, dass irgend so ein Tick dahinter steckt. Und sonst? Sonst tut er nichts. Ich finde es immer komischer. Das ist eine Moral. Nicht wahr? Aber so sind sie ja. Sie sind einfach überschätzt mit ihren abgebrochenen Wünschen. Ach, wenn sie wenigstens lasterhaft wären, so richtig, von innen heraus. Aber nein, ich finde nur neugierige Bürger. Ja. Bitte? Nichts. Vielleicht hast du recht. Ein Jahrhundert der Fehlkalkulation. Mein Gott. Was heißt das? Nichts. Ich sag, du hast ja recht. Ich muss nur gerade an meinen Vater denken. Springen muss man ja wohl, ohne Ausnahme, wie? Ja. Er hat einmal einen Schlitten gezogen. Ich saß da drauf. In Decken eingehüllt. Ein Kind. Ich sah immer seine Schuhe. Der Schnee knirschte, der Schlitten holperte über gefrorene Fahrrinnen. Ich hörte seinen Atem pfeifen. Er trug den Strick des Schlittens um die Schulter. Viele Kilometer. Das muss ihm wehgetan haben. Und von hinten rannte der Schlitten manchmal gegen seine Hacken. Das muss wehgetan haben, verstehst du? Es gibt geile Böcke. Aber keine Väter mehr, die einen Schlitten ziehen, auf dem ein Kind sitzt. Vater sein ist eine Hormonfrage heute, wie das Älterwerden. Hätte ich auf ihn gehört, wer weiß. Pilot. ich kann den Schlitten nicht vergessen. Mensch, bist du besoffen. Morgen kommt das Hasenöhrchen und will dich stricken sehen. Verdammt. Weißt du, warum ich so gern tanze? Das begreifst du nie, Wetten? Nein. Ich verwandle mich. Plötzlich bin ich jemand anders. Manchmal sogar ein Tier. Aber meistens ein Wesen, das ich sein möchte. Ein Wesen ohne Namen. Herrgott, nimm mich da raus aus meiner verdammten Haut. Ja, kenn ich. Aber die Sehnsucht. Kenn ich. Ich lebe zu gern. Das hindert dich? Das macht es so schwer. Darum tanze ich, verstehst du? Ich verwandle mich auch manchmal. Du? Wenn ich saufe. Das ist was anderes. Tanz mal mit mir. Nein, nicht heute. Ich hätte auf ihn hören sollen. Fängst du schon wieder von deinem Vater an? Er wollte, ich sollte Pfarrer werden. Ich hätte ihm gern den Gefallen getan. Er sah die Chance, ich nicht. Was ist denn daran so komisch? Entschuldige, sag mal, du kannst überhaupt nicht. Was? Gar kein Gefühl, nichts? Ich will nicht, verstehst du? Gar nichts. Tanz doch mal mit mir. Ich will nicht. Fass mich an, los. Nein. Ich will's aber jetzt wissen. Du bist doch ein Schwein. Oder hast du einen Komplex? Hör doch auf, dich wie eine Nutte aufzuführen. Gleich schlägst du mich wohl, wie? Oder hältst eine Predigt? Es ist ein verlottertes Subjekt. Ich kenne dich ganz genau. Wetten? Du mit deinem Schlittenfahrer. Wetten? Gleich schlage ich dir wirklich eins rein. Du bist der seltsamste Vogel, den ich kenne. Du weißt nichts von mir. Gar nichts. Wetten? Du bist mir völlig wurscht. Aber ich kenne dich. Du bist der seltsamste Vogel, den ich kenne. Ach, verdammt, dass ich heute Abend noch den Berg runter muss. Ist ja nicht. Die Flasche ist leer. Es regnet über der Stadt. Comme il pleut dans mon cœur. Jetzt gehe ich. Nein, lass mich nicht allein. Kapierst du denn nicht? Du kapierst ja auch nicht. Was denn kapieren, dass du verrückt bist? Ich liebe dich. Was siehst du mich denn so an? Ich liebe dich und ich wette, du liebst mich auch. Warum bist du denn sonst hier? Weil ich so beschissen Dame spiele? Siehst du? Jetzt lachst du nicht einmal mehr. Ich bin kein Clown. Pfarrer. Dreckstück. Ich hab keine Angst. Du, ich warne dich. Ich habe keine Angst. Nein? Kein bisschen. Dann sag's noch mal. Was? Das. Von vorhin. Liebe? Ja. Und wenn du jetzt ein bisschen grinst, schlag ich dir die Flasche auf den Kopf. Liebe. Nochmal. Liebe. Nochmal. Liebe. Was ist eigentlich mit uns? Sind wir verrückt? Liebe. Deine Hände. Die sind ganz rau. Was macht das kalte Wasser? Kennst du das? Du hast den halben Tag verpennt. Du machst die Augen auf. Und plötzlich scheint die Sonne vor dem Fenster. Und jemand sagt, du hast geschlafen. Du bist der seltsamste Vogel, den ich kenne. Ich habe alle Worte vergessen, die ich dir sagen wollte. Ich verstehe dich schon. Ich gehe jetzt in den Keller Nachschub holen. Nochmal. Liebe. Bis gleich. Ja. Wir sind beide ganz schön verrückt. Guten Abend. Oh. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wie sind Sie hereingekommen? Vermutlich durch die Tür. Die Tür hat ein Sicherheitsschloss. Wo ist mein Mann? Ihr Mann? Ja. Ach du meine Güte, jetzt kapiere ich. Wo ist mein Mann? Das ist ja wie im Kino. Werden Sie bitte nicht unverschämt. Reg dich nicht auf, Mama. Diese Situation bin ich nicht gewachsen. Das werde ich deinem Vater nie verzeihen. Herrgott, sie soll doch endlich gehen! Haben Sie verstanden, was meine Mutter gesagt hat? Willst du dieser Dame nicht sagen, dass sie gehen soll? Es ist unglaublich. Es tut mir leid, dass ich dir das antun muss, mein Junge, aber es ist nicht meine Schuld. Das Klo ist gegenüber, Licht ist rechts, die Betten sind nicht bezogen, Wäsche ist in der Truhe. Was grinsen Sie denn? Haben Sie die Pulle da allein getrunken? Was geht Sie denn das an? Wissen Sie wirklich nicht, wo mein Vater ist? Nein. Und nun? Sie haben es doch gehört. Tut mir leid, ich fürchte, es geht nicht anders. Sie werden doch meiner Mutter nicht zumuten, dass sie geht. Es gibt ja schließlich Hotels, oder? Also gut, ich gehe. Aber ich muss ja schließlich noch meinen Koffer packen. Wenn Sie das Ihrer Frau Mutter sagen würden, sie scheint ziemlich empfindlich zu sein. Verständlich. Übrigens, den alten Herrn verstehe ich auch. Sie spinnen wohl. Aus den ersten Hosen bin ich schließlich raus. Kann ich jetzt meinen Koffer packen? Bitte? Es tut mir wirklich leid. Ich hätte Sie gerne unter anderen Umständen kennengelernt. Tolles Ding. Was gibt's hier eigentlich zu lachen? Du, das ist ein tolles Ding. Eigentlich ist sie gar nicht so übel. Im Übrigen weiß sie wirklich nicht, wo Papa steckt. Es muss jetzt wirklich was geschehen. Ich werde gleich morgen einen Anwalt anrufen. Das war der Schlusspunkt. Ohne Zweifel der Geschmackloseste in seiner Laufbahn. Ohne Stil und ohne Würde. Bisher hat er das vermieden. Dieser Skandal. Sag mal, wäre es nicht besser, wir gingen ins Hotel? Wie bitte? Na, besser jedenfalls, als in diesem feuchten Loch hier zu sitzen und uns zu erkälten. Erst muss diese Person weg. Es ist schließlich unser Haus. Sehr menschlich ist das nicht. Ach, dieses Flittchen. Also ich fliege am ganzen Körper. Maria wird wahrscheinlich erst morgen früh kommen. Maria? Sie ist zur Beerdigung, schläft bei Verwandten. Maria, du lieber Gott, das ist ja ein ganzer Harem. Die Raumpflegerin. Darf ich Ihnen den Koffer raustragen? Bemühen Sie sich nicht. Soll ich Sie nicht fahren, Mama? Wolfgang! Machen Sie ihr doch nicht noch mehr Ärger. Sehen Sie denn nicht, dass sie stinkwütend ist? Verstehe es sogar. Ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Stricken Sie denn nicht? Bitte? Sie sehen gerade so aus, als ob Sie strickten. Guten Abend. Impertinent. Hoffentlich macht die Puppe keinen Ärger. Ich glaube, sie hatte einen Sitzen. Das kann man wohl sagen. Wenn Papa das alles erfährt, saust ihm der Schreck in den Anzug. Holst du jetzt die Koffer aus dem Wagen? Du willst wirklich hierbleiben? Natürlich. Gut. Was sollte das eigentlich heißen? Was meinst du? Ob ich stricke. Ich sehe so aus, als ob ich stricke, hat diese Person vorhin gesagt. Vielleicht meint sie, du bist zu bürgerlich. Bürgerlich? Was soll das heißen? Ich meine, du verkaufst dich nicht genug. Du denkst bis zur Küche und zurück. Und um den Grill rum. Ja, und natürlich, ob Papa die Pillen schluckt gegen Verstopfung. Wirfst du mir das vor? Wenn ich mich nicht gekümmert hätte, mein Lieber. Zu viel habe ich mich gekümmert. Hatte nie Zeit für mich. Jetzt schon, ja. Aber früher, nein. Ach, was soll das ganze Gerede von der Zeit? Zeit ist das Wichtigste im Leben. Zeit muss man sich nehmen, sonst ist sie weg. Ich habe Zeit, aber du? Deine besten Jahre sind weg, wenn du klar siehst. Ich sehe ziemlich klar, mein Lieber. Ich verstehe nicht, warum du es nicht so gemacht hast wie er. Was willst du damit sagen? Ja, er tut's ja heute noch. Und du? Du würdest dich nicht mal lächerlich machen, wie er. Ich hole jetzt die Koffer aus dem Wagen. Besten Jahre. Wenn man die besten Jahre hinter sich hat. Was ist das denn, die besten Jahre? Hallo? Wo ist Madame? Wer sind Sie? Kleiner Schreck in der Abendstunde. Und Sie? Fetten, Sie sind seine Frau. Was haben Sie mit ihr gemacht? Reden Sie doch. Rausgeschmissen? Bei diesem Schweinewetter allein in die Nacht hinaus? Gehen Sie. Natürlich gehe ich. Ich rufe meinen Sohn, wenn Sie nicht sofort gehen. Natürlich haben Sie nicht gefragt, wohin sie gegangen ist. Nanu! Was ist denn das? Ein Rennfahrer? Entschuldigen Sie die Störung. Der Herr wollte gerade gehen. Das ist ein Abend voller Überraschung. Ah, jetzt sehe ich's. Sie sind Flieger, klar. Hier ist der Schlüssel des Hauses. Ach, jetzt verstehe ich. Beinahe hätte ich ihn vergessen. Sie waren hier mit ihr. Wo ist sie? Das weiß ich nicht. Ich habe ja gleich gesagt, dass du übertreibst, Mama. Setzen wir uns doch. Wolfgang. Ja, warum eigentlich nicht? Du benimmst dich unmöglich, Wolfgang. Mama, dramatisiere nicht, setz dich. Entschuldigen Sie bitte, aber ich fürchte, mein Sohn findet das alles auch noch amüsant. Nehmen Sie es mir nicht übel, gnädige Frau. Ich finde es todsicher auch amüsant, wenn ich eine Ahnung hätte, wohin sie gegangen ist. Es geht mich diese Schnepfe an. Sie können sie nicht hinauswerfen, ohne zu fragen, was aus ihr wird. Missverständnis, ohne Zweifel. Was suchen Sie denn da? Ein Korkenzieher. Und die Gläser? Na, Sie kennen sich doch hier aus. In der Küche. Wenn Sie vor dem Herd stehen, im Schrank rechts. Danke. Ein lustiger Knabe. Es bleibt ihm leider nichts erspart. Was soll ich tun, gnädige Frau? Es ist mir peinlich. Ach, seien Sie doch still. Tja. Ja, ja, also, es ist alles eher ein bisschen traurig. Das werden Sie verstehen, oder? Nein. Nein, Sie sind nur gekränkt. Gehen Sie doch. So, die Pulle ist auf. Die Küche ist prima in Schuss, Mama. Wird dir gefallen? So. Sehr sauber, sehr gepflegt. So, so. Also, Sie fliegen. Mhm. Wie kommt man zu so einem Job? Zuerst ist das ein Hobby, dann bleibt man hängen. Was glauben Sie, wie lange braucht man, um einen Schein zu machen? Das kommt darauf an, wie ernst Sie es nehmen. Hörst du, Mama? Natürlich. Ich werde das aber nie zulassen. Schlag dir das aus dem Kopf, mein Junge. Ich werde 18. Eher mache ich ihn selber. Was sagst du? Eher mache ich ihn selber. Ja, warum nicht? Du bist ja klasse. Fliegen ist eine Weltanschauung. Ich möchte sagen, eine Sache der Empfindung. Das ist mir zu romantisch und sentimental. So? Mir würde es nur einfach Spaß machen. Vor allem braucht man Nerven. Und Mama hat keine. Und kein Gefühl für Motoren. Sie lässt sie am Bergblatt verhungern. Oh, gnädige Frau, lächeln macht sie glatt um 10 Jahre jünger. Und rot werden 20. Oh. Jetzt übertreiben Sie, was macht nichts. Wenn Sie sie zum Teenager gemacht haben, gehen wir mit ihr auf den Spielplatz. Oh. Prost. Prost. Prost. Na, was ist mit dem Schein? Bitte. Bitte reden Sie es ihm doch bitte aus, Herr. Ich habe leider Ihren Namen vergessen. Oh, ich glaube, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Henri Marteau. Franzose. Nee, Deutscher. Wie kommen Sie denn an die Lizenz in diesem Land? Ach, lieber Gott, Junge, was du alles fragst. Verdient man gut bei der Sache? Ich glaube, das sehen Sie jetzt zu romantisch und sentimental. Ich finde das kein Gespräch. Sag mal, was machst du denn da? Ich betrachte mich in meinem Handspiegel. Ich finde, ich sehe nicht einmal enttäuscht aus. Hm. Ja, vielleicht ein bisschen um die Nase herum. Aber das kriege ich weg. In ein paar Wochen ist das weg. Du willst dir ein paar Wochen bleiben? Natürlich. Was glaubst du denn, was Papa dir erzählen wird, wenn du sein Depot so missbrauchst? Depot? Ich glaube nicht, dass Herrn Marteau unsere privaten Geschichten interessieren werden. Pardon. Wenn Sie gestatten, verabschiede ich mich ohne Umstände. Sind Sie morgen auf dem Flugplatz? Gegen Mittag, ja. Gnädige Frau, es war mir ein Vergnügen. Eine Sache der Empfindung, sagten Sie. Ja, aber es ist zu romantisch und sentimental. Ihr Sohn hat ganz recht. Ich überlege gerade, an wen Sie mich erinnern. Warten Sie, es fällt mir ein. Vielleicht sage ich es Ihnen morgen. Gute Nacht, gnädige Frau. Gute Nacht. Begleitest du Herrn Marteau nach draußen, bitte, Wolfgang. Reizender Abend. Wirklich. Hübsche Idee. Und erst sah das ganz anders aus. Aber ich komme noch auf den Namen. Na, Mama? Bist du nicht müde? Ich überlege. Immer noch den Namen? Nein, ob wir nicht doch ins Hotel ziehen sollten. Oh, jetzt habe ich schon den Koffer geholt. Er hat seine Flasche vergessen. Sag mal, war das dein Ernst vorhin mit dem Flugschein? Ich weiß nicht. Ja, warum fragst du? Ich bin ganz nervös von all dem Reden und ich will endlich meine Ruhe haben. Das ist alles. Ja, was denkst du von mir? Was denkt ihr alle von mir? Was fällt euch eigentlich ein? Jahrelang macht ihr einen Menschen aus mir, der ich nicht bin und der ich nicht mehr länger sein will. Seht mich nicht so erstaunt an. Seit heute Abend weiß ich, es ist Schluss. Ich will nicht mehr. Ich gucke in den Spiegel, was sehe ich darin? Vertane Jahre sehe ich und erschrecke. Ein Gesicht, das mir nicht mehr gehört. Ich suche nach einer Spur von einem Lächeln darin. Irgendwo muss doch ein Schimmer davon sein. Nichts, gar nichts. Bonjour, Tristesse. Es ist zu wenig für die langen Jahre. Findest du nicht? Aber ihr werdet euch wundern. Ich bin nicht alt. Entschuldige, mein Kind. Entschuldige. Du verträgst wirklich gar nichts. Oh, du denkst, das ist der Alkohol? Nein. Dann hast du eine Krise. Du musst ja durchgedreht sein nach all dem Hin und Her. Erst dieses Mädchen, dann der Mann. Ja, ein verrückter Abend. Er hat uns ganz durcheinander gebracht. Dich auch, jawohl. Ich hab das wohl bemerkt. Mama, was machst du denn eigentlich wirklich mit ihm? Sprichst du von deinem Vater? Ja. Haust du ihn jetzt in die Pfanne mit Spiegelei und so? Oder drehst du ihm ganz schlicht den Hals um? Man kann die Dinge nicht einfach wegwitzeln, mein Sohn. Na schön, dann nimm sie ernst. Ich kann es nicht. Ich respektiere Papa. Aus, mehr ist nicht drin. Und ich liebe ihn. Das ist der Unterschied. Ich liebe ihn und er demütigt mich. Das klingt verdammt nach Hühnerhof. Wenn du schon das Federvieh zitierst. Gut, ich bin ein Landkind. Ich weiß, die Hühner haben ein Huhn, auf dem sie alle herumhacken. Aber sie suchen sich das Zuletztgekommene aus. Das ist der Unterschied. Sie sind uns voraus in ihrem System. Prost. Prost. Ich kannte mal einen Jungen. Einen armen Jungen, aber er baute die besten Modellflugzeuge. Einmal war ich bei ihm zu Hause. Da saßen alle an einem Tisch. Vater, Mutter, Schwester. Das hat mir imponiert, wie sie da saßen, unter der Lampe, an einem Tisch. Wir haben nie unter einer richtigen Lampe, an einem richtigen Tisch gesessen. Papa, du und ich. Immer war so ein Affengesicht dabei, vor dem eine Show abgezogen wurde. Och, wir haben aber auch oft zusammengesessen, mein Kind. Television, ja. Warst du oben in den Zimmern? Ja. Und? Sie sind ziemlich sauber. Unter den Betten auch? Du mach dich nur lustig über deine Mutter. Muss nicht das Feuer gelöscht werden im Kamin? Marmor brennt ja nicht. Ach! Was hast du denn? General! Ich kannte einen General, Marteau. Ob der mit dem verwandt ist? Wer weiß. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Kind. Wenn ich nur wüsste, wie das weitergeht. Der Tag, an dem wir hier ankamen, mein Gott, wie lange ist das her? Monate, Jahre. Wie eine Komödie begann das. Eher wie eine Farce, wie ein Boulevardstück, sagt man. Ach, da war dieses feuchte Loch kalt. Ach, hoffentlich meldet sich dieser Mann, der das Haus kaufen will. Da war diese unmögliche Person. War die Enttäuschung über meinen Mann? Mein Gott, wenn der mich sehe mit meinem Flugzeugpatent. Als ich heute vom Flugplatz kam, sahen sie mich an wie etwas Besonderes. Sogar der Konsul sagte, gratuliere und entzückend, wie sie aussehen, gnädige Frau. Was treibt ihr da eigentlich, um Himmels Willen? Er probiert Jacken an. Was für Jacken? Von Papa, aber sie passen ihm nicht. Ich möchte wissen, was Cornelia sagte, wenn sie mich so sehe. Du musst ja einen Affekt für dieses Flittchen haben. Ich höre immer wieder, dass du ihren Namen sagst. Ich probiere lieber weiter. Ja. Hallo? Hallo, ja. Ach, ihr könnt nicht kommen. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Natürlich. Verstehe. Gute Besserung wünsche ich und einen angenehmen Abend. Ja, ciao. Mama? Wo willst du denn hin? Entschuldige, Mama. Ich mach die Fliege. Ja, ausgerechnet heute Abend, wo wir Gäste erwarten? Übrigens, ich's vergesse. Ich traf das Flittchen, wie du sagst, auf der Piazza. Sie war sehr freundlich. Du hast mit ihr gesprochen? Sie sagte, sie würde ihre Bilder abholen. Heute Abend oder morgen früh. Ach, Bilder, Bilder. Vom Papa noch immer keine Spur? Lass das nicht deine Sorge sein. Also dann. Ciao. Bilder. Dieses hingeschmierte Zeug. Wo ist er denn hin? Fort. Schade. So sind sie heute. Jeder lebt für sich in seiner Welt. Oder Gesellschaft, wie sie es nennen. Ich verstehe nichts mehr. Was suchst du denn, um Himmels Willen? Stoff. Du trinkst zu viel. Es bekommt dir nicht. Ist das nicht merkwürdig, dass niemand Zeit hat? Alle klagen, erfinden irgendwelche Ausreden. Vielleicht. Ich höre. Ja, seitdem man weiß, dass wir auf dem Flugplatz reden sie ja auch. Was reden sie? In deinem Alter sollte man vernünftiger sein und nicht die weißen Wolken suchen. Du weißt, die den Wirbel bedeuten und dich nach unten ziehen. Oder nach oben. In meinem Alter. Ja. Leute meinen, ich suche das Abenteuer, wie? Naja. Seltsam. Die vergangenen Jahre erscheinen mir plötzlich absurd und leer. Ob schon... Manchmal denke ich liebe ihn noch immer. Aber vielleicht ist es auch nur die Vergangenheit, die das so färbt. Die unglücklichen Stunden im Leben werden oft zu schönen Erinnerungen und die schönen Dinge landen im Vergessen. Seltsam. Was ist daran seltsam? Alle werden wir seltsam mit der Zeit oder miteinander. Ich denke an Cornelia. Jetzt bist du gemein. Hinausgejagt hast du sie wie einen lästigen Hund, verdammt. Aus meinem Haus. Dein Haus? Ganz recht. Und das Hasenöhrchen? Das geht dich nichts an. Klar. Du hast den Schein. Ich kann gehen. So seid ihr alle, ihr reichen Möpse. Kühe. Auf der Schönheitsfarm seid ihr. Ausgedrückte Pickel. Welches Fleisch, verdammt. Il pleure dans mon cœur. Ich haue ab. Nicht so, nein, bitte, bitte nicht. Du bist betrunken. Nüchtern wie ein Fisch. Ich halte das nicht aus. Ich gehe. Der Schirm steht vor der Tür. Ein Ungeheuer. Du bist ein Ungeheuer. Ich gehe wirklich. Wiedersehen. Im Eisschrank ist dein Huhn. Vergiss das nicht. Leer. Das Glas ist leer. Wenn ich bloß wüsste. Jedes Mal versteckt sie den Schluck an einer anderen Stelle. Das soll sich ein Mensch merken. Guten Abend. Hä? Wer sind Sie? Das frage ich Sie. Oh, Verstehe. Hasenöhrchen, oder? Was erlauben Sie sich? Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Cornelias Seelenvampir. Sie befinden sich in meinem Haus. Ich suche Stoff. Sie versteckt den immer. Eine Flasche suche ich. Ach, das ist immer so ein Spiel von ihr. Hallo, da ist er ja schon. Also. Wo ist Cornelia? Und die Gläser. So, er wäre ja alles zusammen. Was ist eigentlich los? So. Ihr Wohl und auf den Schein. Wasser dazu oder pur? Pur. Wo ist meine Frau? Sie ist gegangen. Aber das sagt sie öfter. Das ist auch so ein Spiel von ihr. Das Gehen, das Kommen und das Verstecken. Prost! Sie sind der Freund meiner Frau, oder? Der Fluglehrer. Das heißt, ich war es. Das ist alles sehr schwierig zu erklären, verstehen Sie? Kein Wort. Also gut. Heute hat sie den Schein bekommen. Nach 3 Monaten. Also zuerst habe ich da auch nicht dran geglaubt. Sie fliegt, sagen Sie? Ja. Aha. Und mit eigener Maschine. Bitte? Ja, sage ich auch, ist übertrieben. Vielleicht verkauft sie darum das Haus. Was sagen Sie da? Ein Kunde wird sich melden, heute Abend oder morgen früh. Und das alles hier, die Kerzen, das Strickzeug, ich verstehe gar nichts mehr. Was ist hier los? Ein Fest. Ein Fest. Nichts weiter. Wegen des Scheins. Aber keine Gäste. Jawohl. Ja, so ist das. Ahnte ich schon, dass niemand kommt. Die Leute reden. Und Cornelia? Weg. Wohin? Tja. Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Sie kennen sie. Natürlich. Natürlich? Noch ein Schluck. Ja, kann ich brauchen. Danke. Fluglehrer sind Sie, sagen Sie. Ja. Ein nicht alltäglicher Beruf. Und Sie sind Spezialist für Störungen, was? Oder wie man das so nennt. Psychische Blocks. Einer, der die Seele durchpustet sozusagen und den Motor wieder auf Touren bringt. Hä? Meistens Frauen, oder? Auch Männer. Oh. Stress, nicht wahr? Mhm. Bei Frauen sind es meistens die Jahre. Ja, verstehe. Blättern Sie ein ganz schönes Album durch, wa? Einzeln, Gruppenfotos. Brauchen Sie kein Theater, kein Television. Haben Sie alles zu Hause? Das Schlimmste ist die Einsamkeit. Klar. Frauen ohne Partner. Allein am Wochenende. Nicht Frauen. Ich meine, die Situation des Arztes. Was? Er speichert sozusagen die ganzen Dinge in sich. Und dann, ja. Wissen Sie, man wird's nicht los. Und dann natürlich die Affekte. Na ja, ja, ja. Sie sind der Trost, der Helfer. Sie geben Ruhe. Und das löst Affekte in Ihnen aus. Hm. Es ist schwer. Verteufelt schwer. Ja. Wird immer schwerer. Ja, früher im Krankenhaus war es einfach mit den Mitteln und dem Festschnallen am Bett. Macht man heute auch noch gewissermaßen. Ja, nein, nein, ich meine der private Sektor. Frauen von morgens bis abends. Junge. Ich bin das erwartete Ziel. Hm. Ja, manchmal stehen sie bis zur Treppe. Gratuliere, Donnerwetter. Was soll ich tun? Sie gehen nicht. Wenn sie gesund sind, gehen sie auch nicht. Sie kommen immer wieder, verstehen Sie? Ein geliebtes Objekt ist man. Ja, ist doch ganz schön. Ja, Moment. Ein Objekt, aber nie ein Mensch. Verstehe. Ja. Ach, warum erzähle ich das alles? Wissen Sie es wirklich nicht? Was? Cornelia? Wer weiß, wo sie strickt. Und wenn ich ehrlich bin, es interessiert mich auch nicht. Na schön. Auf das Vergessen. Auf das Vergessen. Fliegerin. Wer hätte das gedacht? Eine Frau, die weiß, was sie will. Ich habe sie nie verstanden. Ein unerträglicher Mittelpunkt. Entschuldigen Sie. Ja, bitte, bitte. Ja, hallo? Ja, ein Fest, ganz recht. Och, Sie können nicht kommen? Verstehe, ich werde es ausrichten. Ach, ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ja, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Fliegen, das passt zu ihr. Das Haus verkaufen. Noch ein Glas? Ach, geben Sie schon her. Ein Eisberg ist sie, ohne Fantasie. Immer das Große, das Höhere. Und ich ein Zweck, ein Mini-Vorwand fürs Bett. Am Anfang natürlich. Ja. Entschuldigung, ob das das Zeug macht, dass ich so viel rede? Wir kennen uns ja gar nicht. Was haben Sie mit Cornelia gemacht? Was ich mit ihr gemacht habe? Ja. Nichts. Ich habe nichts mit ihr gemacht. Sie war da. Ein Mensch, der strickte. Weiter. Saß da, ich vor ihr, sah ihre Hände und dachte... Weiter, weiter. Nichts. Nichts. Nichts. Nein. Spielen Sie Dame? Dame? Ja, Dame. Passen Sie mal auf, ist ganz einfach. Ich mache Ihnen das mal vor. Das geht ganz leicht. Hier, gucken Sie mal zu. So geht das. Hopp, hopp, hopp. Und schon haben Sie Madame. Ja, habe ich als Kind gespielt. Hopp, hopp, hopp, kenne ich ja, ja. Ja, da sehen Sie. Hopp, hopp, hopp. Sie sind einer. Ein Therapeut sind Sie. Wie gut das geht. Hopp, hopp, hopp. Auf die Liebe. Ach, Unsinn, Liebe. Eine Fiktion, ein Hormonalprozess, ganz einfach. Hopp, hopp, hopp. Ein chemischer Prozess. Das ganze Leben ist ein chemischer Prozess. Ärger, Konfusion, Depression. Eine Durchblutungsstörung. Auf die Liebe, oder wie man das nennt. Auf die Klamotte. Den Bürgerscheiß. Die Wanzen. Die Vampire! Die Blutsauger! Nanu? Ich hole meine Bilder. Um diese Zeit? Ich musste warten, bis das Haus leer ist. Wo ist Mama? Weiß nicht. Was war denn hier bloß los? Sieht ja aus wie nach einem Erdbeben. Keine Ahnung. Sie malen? Wie Sie sehen. Das wusste ich ja gar nicht. Dann wissen Sie es jetzt. Das hätte ich meinem Vater gar nicht zugetraut. Was hat der damit zu tun? Ich dachte nur. Sie denken entschieden zu viel. Sie wollen wirklich gehen? Ich werde erwartet. Das heißt, ich werde nicht erwartet, aber ich gehe trotzdem. Ich gehe auch. Warum? Es stinkt mir. Alles stinkt mir hier. Mama, Papa, das Haus, der Platz am See, dieses Ciao, Ciao, Ciao. Fertig. Die haben hier Dame gespielt, sehen Sie? Kennen Sie das Spiel? Ganz einfach. Ja? Und sag schon, was du auf dem Herzen hast, Henri. Also, die Ursache ist ziemlich klar. Was ist los? Die Maschine war in Ordnung. Das Wetter auch. Es ist keinem verständlich, wie das passiert ist. Erst hoch und dann gegen den Berg. Nichts zu machen. Tut mir leid, ich kann das nicht ändern. Mama? Ja. Da muss ich wohl gehen. Und nun? Im Eisschrank ist ein Huhn, vergiss das nicht. Entschuldige, das war das Letzte, was ich von ihr hörte. Was glaubst du, was er tut? Der Junge? Ja. Da muss ich wohl gehen, hat er gesagt. Was machen wir? Ob das Leitwerk klemmte. Oder sie wollte es so. Warum? Warum, verdammt? Komisch. Was ist komisch? Wie schnurz mir das alles auf einmal ist. Hasenöhrchen, dieser Unfall, der Junge, alles. Ich bitte dich, Cornelia. Ich meine, eine gewisse Haltung. Verstehst du? Und? Hopp! Hopp! Eine Dame. Und? Ja. Hopp! Hopp! Wieder eine Dame. Und? Hopp! Hopp! Hopp! Hopp! Hopp! Hopp! Hopp! Madame! Hopp. Madame.